Das wird nicht leicht für dich, wie dieser Fettarsch, den du Arschloch-Liebling nennst. Und im Vergleich zu deinen Eltern bin ich Star-Comedian, denn sie machten splitternackt ne Kissenschlacht um Mitternacht vor 24 Jahren und haben so'n richtig schlechten Witz gemacht. Ey, wen bitte juckt dein Interesse, laber weiter. Ich steh im Mittelpunkt, wie du bei deinem Pokal gefeiern. Wenn mein Rap dein Wert hätte, stünde er als baldiger Wochentipp zwischen Bier von Oettinger und all die Kartoffelchips. Caritas, du hast selbst nichts raus bei deiner Rabenmutter. Jobs der Straßenputzer und bist am Strich bekannt als armer Schlucker. Dirty Sanchez ist out. Wenn mein Ding auf deine Mutter spuckt, nennt man sie in ihrer Regel Berliner mit reichlich Zuckerguss. Du fickst mein Girl, deiner Kuro wurde von ihr eine Maske aufgehabt. Und weißt du, was dein Girl von mir hält? Den langen Zauberstab. Sie scheint eine Fee zu sein. Für dich Lahmarsch ist Zahltag. Du bist ein Root Boy, dann ist Jays Hunde Katja Saal. Cool. Story broken, solltest du besser texten, vielleicht wie besser texten. Du nimmst deine Line, setzt ans Ende nen Reim, ziehst ihn breit und nennst das dann Style. Was die Iron Man Maske kaschiert, beim Cash Brother Lance, but das ist das Shield. Stack dein Cash, rap weiter fresh, über Sound, wenn ich pupse. Du machst mich platt, ich zerschneid dich Masken. Träger mit dem Cuttermesser, roll dich in Zigarrenblätter und dann ab in den Aschenbecher. Du spielst hier die Pizza, das wird großartig, derbe ich. Spiel den Ofen heiß, ich mach dich hochgradig fertig. Meine Freundin, die Kleine, schick dich zum Teufel und weiß dich, ja sie ist neben dir am Aufgehen. Heißt, die feuert dir eine, du zeigst mir echt die Grenzen. Ich nehm's mit Kuss an, was du nicht begreifst. Letzten Endes heißt es, ich bin Russland und du Liechtenstein. Lass was los, ich hör die nächsten Lines und denk mir so, ach Mensch, Idiot, kein Plan. Da ich nicht einmal in Sprenberg wohne, du bist eingeschüchtert. Tanzt für mich wie Mädchen im Nachtclub und mal statt einer Konterrunde für DJs in der Gasthook. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey Butterblume, ich zeig dir, wie du dieses Ding verlierst. Du hast doch nur Angst, weil du überfordert bist auf DJs Beat. Und ja, ich weiß, die Jung von Rusty ist zwar scheiße, aber besser als ein Doppelreim-Rassist, Lance, weißt du? Das ist so easy, dich zu killen, denn wenn DJ es so will, kann es passieren, dass du nachher nicht mehr da bist. Und diese Maske, du bist hässlich und kein Frauenmagnet. Sieh es endlich ein und schmeißt das VBT, now I'm sane.